haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der richtige Zeitpunkt. Herr Wipfli zeigte auf das Gebäude, das vor 100 Jahren gebaut worden war und seither jeder Modernisierung trotzte. Während links und rechts moderne Wohnhäuser entstanden, sah das Haus an der Apfelgasse 5 wie ein Museum aus. Ist es nicht beeindruckend? Ein Haus, wie man es heute in der Stadt kaum noch antrifft. Wohnt jemand in dem Haus? Ja, selbstverständlich. Innen wurde es vor 20 Jahren renoviert. Ganz sanft, aber außen hat Carlo Gottardi nie etwas verändert. Wurde Gottardi im Haus getötet? Unten in seinem Laden. Gottardi liebte Uhren genauso wie ich. Leider kann ich es mir nicht leisten, schöne alte Uhren zu sammeln. Deshalb besuchte ich fast täglich Carlo und fachsimpelte mit ihm. Wurde er in seinem Laden überfallen? Die Polizei geht davon aus, ja. Es gab eine Zeugenaussage, aber es kam zu keiner Verhaftung. 2 Monate sind seither vergangen. Die Polizei ist keinen Schritt weitergekommen. Wurden bei dem Überfall Uhren gestohlen? Ja, aber keine wertvollen. Der Dieb hat sich offenbar nicht ausgekannt. Er hat genommen, was er nehmen konnte. Wie ist Carlo Gottardi gestorben? Ein heftiger Schlag auf den Kopf. Carlo war 82, als er starb. Wer waren die Zeugen? Leute, die im Haus wohnen. Sein Sohn Francesco hat laute Stimmen gehört. Eine Nachbarin hat gesehen, wie ein Mann aus dem Laden rannte. Sein Sohn wohnt auch in dem Haus? Ja. Sein Vater war Uhrmacher. Francesco ist ein Tüftler, der aber nichts Gescheites zustande bringt. Was ist mit seiner Mutter? Die lebt im Tessin. Zusammen mit einem anderen Mann. Carlo hatte ein Verhältnis mit ihr, nachdem seine Frau gestorben war. Nichts Ernsthaftes, aber sie wurde schwanger. Carlo war schon über 50 und sie war erst 22. Wie lange waren Sie mit Carlo Gottardi befreundet? Über 20 Jahre. Wobei befreundet das falsche Wort ist. Wir haben kaum je über Privates gesprochen. Aber über seine Uhren konnten wir uns stundenlang unterhalten. Was tragen Sie für eine Uhr? Sie zeigt die Zeit an und wenn sie das nicht mehr richtig macht, schmeiß ich sie weg und kauf mir eine neue. Gute Uhren sind Meisterwerk. Ja, die jungen Leute laufen schon mit Computern am Handgelenk herum. Das ist grauenhaft. Sie sagten, dass Sie sich keine teuren Uhren leisten können. Ein Privatdetektiv ist aber eine ziemlich teure Uhr. Das ist es mir wert. Und das bin ich Carlo schuldig. Ich dachte, die Polizei findet den Täter rasch. Diese Menschen sind ja nicht besonders intelligent. Was auch auf die hiesige Polizei zutrifft. Der Räuber muss die gestohlenen Uhren irgendwo angeboten oder verkauft haben. Und er dürfte vorbestraft sein. Solche Leute sind immer vorbestraft. Suchen Sie den Mann, damit Carlo endlich seine Ruhe hat. Wir einigten uns auf einen Vorschuss. Als ich das Haus betrat, fiel mir zuerst auf, wie leicht sich die schwere Tür öffnen ließ. Das Treppenhaus knarzte und ächzte unter meinen Schritten. Der Sohn des Ermordeten wohnte im ersten Stock. Er führte mich in einen abgedunkelten Raum, in dem seltsame Metallhüte herumstanden. Er hat mich jemand angezeigt. Wieso sollte das jemand tun? Die großen Konzerne überwachen mich. Die wissen genau, dass ich hier Pionierarbeit leiste. Sind Sie deswegen hier? Ich bin wegen Ihrem Vater hier. Mein Vater ist tot. Er ist ermordet worden. Ich möchte den Täter finden. Jeddah, die Polizei suchte nach ihm. Das ist wie mit Ihren Hüten. Die Polizei ist der Großkonzern, der sich vor Maloney fürchtet. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Was genau haben Sie gehört, als Ihr Vater ums Leben kam? Das habe ich der Polizei mehrmals erzählt. Lautes Reden, die, wenn sich Leute beschimpfen, die Stimme meines Vaters und danach Lärm. Ich bin sofort aus der Wohnung runter in den Laden. Da lag mein Vater leblos mitten im Raum. Terrible. Sie haben den Täter nicht gesehen? Nein, aber eine Nachbarin hat aus dem Fenster geschaut und ihn gesehen. Frau Ballmann. Wurde der Laden in der Vergangenheit schon einmal überfallen? Nein, nie. Er war ja auch kaum geöffnet. Mein Vater hat nur noch Uhren repariert. Aber er ließ jeden rein, der rein wollte. Ja, sicher. Mein Vater war kein ängstlicher Mensch. Nicht so wie ich. Ich fürchte mich vor Strahlen. Deshalb entwickle ich diese Hüte. Sie schützen das Gehirn. Unser wertvollstes Gut. Ohne Gehirn sind wir nichts. Leider erhalte ich keine Fördergelder und auch keine Kredite. Mein Vater hat mich unterstützt. Er fehlt mir so. Ist Frau Ballmann zu Hause oder soll ich am Abend wiederkommen? Sie arbeitet zu Hause, verkauft am Telefon Dinge, die niemand benötigt. Das könnte ich nicht, aber das ist mein Dilemma. Ich kann mich nicht verkaufen. Vielleicht sollten Sie sich zusammentun. Frau Ballmann könnte am Telefon Ihre Metallhüte an ältere Damen verkaufen. Die Hüte sind nicht für ältere Menschen. Sie sollen Jugendliche schützen, deren Gehirn ist anfälliger auf Strahlen. Frau Ballmann war wenig erfreut über meinen Besuch. Sie trug eine gelbe Jogginghose und ein riesiges T-Shirt, auf dem ein Walfisch abgedruckt war. Ihre Wohnung sah aus, wie ein Möbelkatalog vor 30 Jahren ausgesehen hatte. Einzig der Fernseher und das Handy waren neueren Datums. Sie sind nicht offiziell, oder? Ich muss nicht mit Ihnen reden, ist es so? Das ist so, ja. Aber die Menschen reden gerne mit mir, weil ich wunderbar zuhören kann. Warum interessiert sich ein Privatdetektiv für mich? Weshalb sollte ich mich nicht für Sie interessieren? Sie sind jung, hübsch, gebildet und tarnen das alles mit einer schrecklichen Kleidung. Ach was, zu Hause laufen nur alle so rum. Ich mag's gemütlich. Haben Sie mich jetzt beleidigt? Reden wir über Herrn Gottardi. Was ist mit ihm? Sind Sie wegen seiner Hüte hier? Er ist nicht ganz richtig im Kopf. Aber er lässt mich in Ruhe. Und wie war sein Vater? Der war auch seltsam. Aber das kommt in Familien vor. In unserer Familie gibt es auch einen seltsamen Onkel. Aber die anderen sind so normal wie ich. Sie haben den Mann gesehen, der Carlo Gottardi getötet hat, ja? Ja, hab ich gesehen. Bin sofort zum Fenster, als der Krach zu hören war und die Schreie. Er rannte weg, aber er hat sich einmal umgedreht und da habe ich das Gesicht gesehen. Die Polizei hat eine Zeichnung gemacht. Die sagten, dass ich eine gute Zeugin bin. Vielleicht habe ich Talent. Wo aber kann man eine gute Zeugin gebrauchen? Ich meine, Zeugin ist leider kein Beruf, sonst hätte ich mich beworben. Wie lange wohnen Sie schon hier? Lange, bei 10 Jahre. Ist billig. So eine billige Wohnung finde ich nicht mehr, deshalb muss ich bleiben. Das Haus ist in einem erbärmlichen Zustand. Ja, schon. Aber sehen Sie sich die anderen Häuser an. Werden renoviert und danach zahlt man die doppelte Miete. Oder man soll die Wohnung gleich kaufen. Ich benötige Platz. Mit 2 Zimmern komme ich nicht klar. Ich bleibe hier und der Gottardi ist froh, dass er mich hat. Ich putze das Treppenhaus, das mache ich gern. Wer wohnt sonst noch im Haus? Frau Pfund, aber die ist nie da. Die schützt den ganzen Tag Tiere. Das könnte ich nicht. Hunde, Katzen, Igel, Pferde. Ach, egal. Sie sammelt Geld. So sind die Leute. Für die Tiere geben sie Geld und ich muss stundenlang telefonieren, damit mir jemand einen batteriebetriebenen Dosenöffner abkauft. Dabei sind die extra für Leute mit Hunden und Katzen gemacht. Muss man nur draufhalten und schon ist die Dose offen. Haben Sie einen Hund oder eine Katze? Ich verneinte und ging. Im Polizeipräsidium hätte man einen vollautomatischen Polizisten gut gebrauchen können. Einen, den man einfach auf einen Fall setzt und schon ist er gelöst. Stattdessen stand mir der ewig gleiche Versagertyp gegenüber. Üble Sache, Maloney. Trotz des hervorragenden Phantombildes ist es uns nicht gelungen, den Mann dingfest zu machen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sagen Sie dem Klienten, dass er sein Geld zum Fenster rauswirft. Kann ich das Phantombild sehen? Ja, Moment. Hier. Das ist es, Maloney. Der Mann sieht aus wie George Clooney. Ach so, ja. Das ist George Clooney. Moment. Und hier, das ist das Phantom. Sieht auch aus wie George Clooney. Ja, ist es nicht verblüffend, Maloney? Eine Polizistin ist als Erste draufgekommen. Sie suchen nach einem Raubmörder, der wie George Clooney aussieht. Die Zeugin hat vermutlich eine gewisse Ähnlichkeit erkannt. Wir suchen nach einem gut aussehenden, nicht mehr ganz jungen Mann mit Stil. Sie fallen schon mal durch das Raster, Maloney. Dieses Phantombild ist ein Witz. Wir haben die Zeugenaussage von einer Psychologin analysieren lassen. Sie hält sie für glaubwürdig. Und wir halten die Psychologin für glaubwürdig. Hat man am Tatort Spuren gefunden? Jede Menge. Aber nichts Brauchbares, nicht einmal die Tatwaffe. Der Täter hat die Waffe mitgenommen. So ist es, Maloney. Ein schweres Stück Holz. Das ist ungewöhnlich. Es könnte sich um ein Holzscheit handeln. Hat die Zeugin das Holzscheit gesehen? Daran kann sie sich nicht erinnern. Sie hat sich ganz auf das Gesicht konzentriert. Was ist mit den Uhren, die gestohlen wurden? Sind sie nicht auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht? Wir haben alle einschlägigen Kreise befragt. Möglicherweise ist der Täter ins Ausland entkommen. Ein George Clooney kommt problemlos am Zoll vorbei. Weshalb hat er Gotthardi erschlagen? Der Mann war über 80. Er hätte sich kaum wehren können. Wir haben in einer halboffenen Schublade ein Jagdmesser sichergestellt. Wir gehen davon aus, dass Gotthardi sich damit verteidigen wollte. Der Täter hat das gesehen und zugeschlagen. Mit einem Holzscheit, das er bei sich trug. Das wissen wir nicht. Der Täter wird sich früher oder später verraten. Oder er wird auffallen, wenn er tatsächlich wie dieser aussieht. Ich fragte ihn, ob ich eines der Fahndungsplakate mitnehmen könne, und er nickte begeistert, ehe er dafür 2,50 Franken verlangte. Ich gab ihm das Geld und fuhr zurück in mein Büro. Es gelang mir am Nachmittag, Frau Pfund ausfindig zu machen. Die Tierschützerin hatte einen Pressetermin in einem Tierheim. Im Anschluss daran durfte ich ihr auch einige Fragen stellen. Das ist das erste Mal, dass sich ein Privatdetektiv für mich interessiert. Ich interessiere mich vor allem für den Mord an Ihrem Vermieter. Das war schrecklich. Ich habe es erst am nächsten Tag erfahren, weil ich gerade bei einem Einsatz in Rumänien war. Wie gut haben Sie Gotthardi Senior gekannt? Besser als den Junior. Der lebt im Hotel Papa und hat ein Auge auf mich geworfen. Was ich durchaus verstehen kann. Francesco ist ziemlich das Gegenteil von dem, was mich an Männern anzieht. Und sein Vater? Wäre 40 Jahre jünger gewesen, dann hätte er durchaus Chancen gehabt. Wie war er denn so? Intelligent und voller Leidenschaft für seinen Beruf. Das mag ich an Männern. Wenn sie voll und ganz in ihrem Beruf aufgehen. Dann sollten wir uns einmal zu einer Pizza treffen. Bei Ihnen sind es nicht 40 Jahre, die uns trennen, aber doch genug, um Nein zu sagen. Ich dachte, Sie wollten etwas über Carlo Gotthardi erfahren. Ja, das möchte ich immer noch. Er hat sich Gedanken gemacht, was er mit dem Haus machen sollte. Er wollte es verkaufen. Da bin ich mir nicht so sicher. Am liebsten hätte er seinen Sohn und auch Frau Ballmann rausgeschmissen. Wieso Frau Ballmann? Sie bezahlt die Miete nur unregelmäßig. Weshalb wohnen Sie in dem Haus? Die Wohnung ist günstig. Ich bin an über 200 Tagen im Jahr weg. Da lohnt es sich nicht, eine teure Wohnung zu mieten. Gab es zwischen Vater und Sohn Streit? Die beiden redeten kaum miteinander. Carlo verbrachte die meiste Zeit in seinem Uhrenladen. Sein Sohn verließ praktisch nie die Wohnung. Haben Sie mit Carlo Gotthardi vor dem Überfall gesprochen? Ja, etwa eine Woche bevor es geschah. Ich glaube, er hatte eine Entscheidung getroffen. Er sagte mir, dass es der richtige Zeitpunkt sei, um alles neu zu regeln. Was meinte er damit? Er war über 80. Vermutlich dachte er daran, ein Testament aufzusetzen. Oder das Haus zu verkaufen. Im Moment gehen auch Bruchbuden für Unsummen weg. Das stimmt schon, aber Carlo Gotthardi machte sich nichts aus Geld. Er sagte, es gäbe zwei Möglichkeiten, um Gutes zu tun. Entweder so wie ich, oder indem man das Gute finanziell unterstützt. Er wollte das Haus dem Tierschutz vermachen. Warum nicht? Und eine Woche später war er tot. Es gab übrigens kein Testament. Sein Sohn hat das Haus und den Rest geerbt. So sieht es aus. Ich werde mir etwas anderes suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Haus dem Meistbietenden verkauft wird. Vollgepackt mit neuen Informationen fuhr ich zu meinem Klienten. Trotz der winterlichen Kälte saß er in eine Wolldecke verpackt auf seinem Balkon. Er winkte mir zu. In seiner Wohnung war es eisig kalt. Das mache ich zweimal in der Woche so. Die Heizung runterschalten und die Fenster öffnen. Das ist gut für das Immunsystem. Für Ihres vielleicht. Meines bevorzugt eine Heizung. Was haben Sie herausgefunden? Gotthardi war in Spendierlaune und er wollte seinen Sohn loswerden. Seinen Sohn loswerden? Als Mieter. Ah, das kann ich verstehen. Was aber meinen Sie mit Spendierlaune? Er wollte mit seinem Geld Gutes tun. Das ist doch kein Grund, ihn zu erschlagen. Weshalb haben Sie mich beauftragt? Was für eine Frage. Ich möchte, dass der Täter überführt wird. Sie glauben nicht an die Geschichte mit dem Raubüberfall? Ehrlich gesagt hatte ich von Anfang an meine Zweifel. Liege ich richtig? Das weiß ich nicht. Aber wenn der Sohn etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun hat, dürfte es schwierig sein, ihn zu überführen. Machen Sie weiter, Maloney. Täter werden nervös, wenn sie bemerken, dass man ihnen auf der Spur ist. Sie machen Fehler und werden überführt. Am Abend stand ich vor dem Haus an der Apfelgasse 5. Es brannte nur in zwei Wohnungen Licht und ich sah, dass mich Francesco Gottardi bemerkt hatte. Sein Kopf war mehrmals kurz am Fenster zu sehen. Er trug einen seiner Metallhüte. Mein Interesse galt aber Frau Ballmann. Als ich wenig später ihre Wohnung betrat, roch es nach Kräutern. Wenn ich gewusst hätte, dass ich Besuch bekomme, hätte ich etwas Suppe übrig gelassen. Dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Die Suppe schmeckte ausgezeichnet. Ich kann kochen. Das bezweifle ich nicht. Verdient man gut damit, wenn man anderen Leuten auf die Nerven geht? Tun Sie das nicht auch mit Ihren Telefonverkäufen? Was wollen Sie von mir? Sie überweisen für die Wohnung nur unregelmäßig Miete. Was geht Sie das an? Carlo Gottardi wollte Ihnen die Wohnung kündigen. Das stimmt nicht. Wollen Sie mich provozieren? Der Täter, den Sie der Polizei beschrieben haben, sieht aus wie George Clooney. Da kann ich doch nichts für. Die hiesige Polizei fällt auf sowas rein. Ich nicht. Ich habe den Mann beschrieben, den ich gesehen habe. Punkt. Und jetzt können Sie gehen. Ich erwarte die Chippendales zum Dessert. Sie haben Stripper engagiert. Sie gehen mir auf die Nerven. Sie sind wie die Kunden, die alles genau wissen wollen. Im Treppenhaus hörte ich auffällige Geräusche. Ich ging langsam nach unten und sah, wie Gottardi Junior seinen Kopf zurückzog. Als ich auf der Höhe seiner Wohnungstür war, wurde diese geöffnet und Gottardi winkte mich herein. Ich bitte Sie, leise zu sein. Vor wem fürchten Sie sich? Das Böse ist über uns. Frau Ballmann. Ich war heute Nachmittag in der Wohnung, als Sie einkaufen waren. Einfach so? Als Hauseigentümer darf ich das? Das bezweifle ich. Ich wollte mir nur ein Bild machen über den Zustand der Wohnung. Frau Ballmann bezahlt seit Monaten keine Miete. Sie dürfen trotzdem nicht einfach in die Wohnung. Ist mir doch egal. Viel wichtiger ist, was ich in der Wohnung entdeckt habe. Ein Stripper. Was? Nein, da war niemand. Aber unter dem Bett... Sie schauten bei Frau Ballmann unters Bett. Da lag ein Karton. Der war letzten Monat noch nicht da. Sie dringen regelmäßig in die Wohnungen Ihrer Mieter ein. Interessiert es Sie nicht, was ich in dem Karton entdeckt habe? Sexspielzeug. Was? Nein, Uhren, capisce? Frau Ballmann sammelt Uhren. Das sind keine Sammlerstücke, das ist Diebesgut. Die Uhren gehörten meinem Vater. Vielleicht hat er sie Frau Ballmann geschenkt. Weshalb sollte er das tun? Die Frau hatte keine Miete bezahlt. Sie verdächtigen Frau Ballmann, ihren Vater getötet zu haben? Sie ist im Besitz der gestohlenen Uhren. Ich dachte, sie war oben in ihrer Wohnung, als ihr Vater überfallen wurde. Sie musste einen Komplizen gehabt haben. Die haben das so abgesprochen. Der Komplize macht den Überfall und der Frau Ballmann macht eine falsche Täterbeschreibung. Wahrscheinlich sind die Uhren ihr Anteil an der Beute. Als ich die Wohnung verließ, hörte ich, wie Gottardi etwas vor die Tür rückte. Offenbar befürchtete er Frau Ballmanns Rache. Ich verständigte meinen Klienten und ging danach wieder nach oben. Doch diesmal reagierte niemand auf mein Klingeln. Da Frau Ballmann die Wohnungstür nicht öffnete, traf ich mich zusammen mit meinem Klienten zu einer Krisensitzung in der Wohnung von Herrn Gottardi. Die Polizei hatte ich mittlerweile auch verständigt, doch ich rechnete nicht unbedingt damit, dass dies zu vermehrter Aktivität im Polizeipräsidium führte. Wir müssen Sie zur Rede stellen. Sie kann gar nicht anders, als alles zuzugeben. Ich weiß nicht, diese Frau ist unstet. Was, wenn sie uns alle ebenfalls tötet? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Polizei zu warten. Ich werde mit ihr reden. Aber wir müssen sie aus der Wohnung locken. Wie sollte das gehen? Ich könnte etwas von Adriano Celentano singen. Azzurro, il blu. Die Lage ist viel zu ernst für solche alberne Scherze. Warum? Als ich das letzte Mal sang, kam Frau Ballmann runter und beschwerte sich. Aber das funktioniert doch nicht. Sie können ihr den Strom abstellen. Das kann ich tun. Was aber, wenn sie bereits schläft? Wenn es keine intelligente Lösung gibt, dann hilft nur Gewalt. Oh. Ich bin gegen Gewalt. Sie ist eine Frau. Sie hat ihren Vater getötet. Mein Vater war krank. Er hätte nicht mehr lange gelebt. Davon weiß ich nichts. Ich habe das erste nach seinem Tod erfahren. Es ist nicht richtig, was Frau Ballmann und ihre Komplize getan haben, aber mein Vater hätte nur noch einige Monate gelebt. Wollt ihr deshalb dieses Haus verschenken? Verschenken? An wen? Den Tierschutz. Das ist absurd. So etwas hätte mein Vater nie getan. Ich verstehe das alles nicht. Trotzdem, diese Frau muss vor Gericht. Es war keine Sterbehilfe, das war Mord. Sie kann es nicht getan haben. Oh, sie war oben in ihrer Wohnung. Dann war es Anstiftung zum Mord. Los jetzt, wir stürmen die Wohnung. Es verging eine Stunde, in der uns Herr Gottardi die Vorzüge seiner Metallhüte erklärte. Dann endlich erschien die Polizei. Der für Mord und Totschlag zuständige Beamte sah aus, als hätte man ihn aus dem Bett gezerrt. Der Reihe nach. Frau Ballmann und George Clooney haben ihren Vater überfallen und mit einer Uhr erschlagen. Danach haben sie unter dem Bett von George Clooney ein Geständnis gefunden. Oh, was erzählt er da? Er bringt alles durcheinander. Wir hätten es besser mit Liedern von Celentano versucht. Was für Lieder? Steht der Mann unter Drogen? Tun Sie endlich etwas. Wo bleibt die mobile Einsatztruppe? Das Kampfgas? Die Maschinengewehre? Ich will Action sehen. Haben Sie mich wegen dieser bekloppten Männer aus dem Bett geholt, Maloney? Frau Ballmann ist in den Überfall auf Carlo Gottardi verwickelt, aber sie hat ihn nicht getötet. Das können wir morgen früh in aller Ruhe klären. Ich werde dafür sorgen, dass Frau Ballmann verhaftet wird. Das ist Frau Ballmann. Sie ruft um Hilfe. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Darauf fallen wir nicht herein. Wait! Ich gehe nach oben. Sie kommen mit, Maloney. Als wir vor Frau Ballmanns Wohnungstür standen, war es ruhig. Nachdem der Polizist lautstark um Einlass begehrte, regte sich zuerst nichts. Doch plötzlich wurde die Tür geöffnet und ich wunderte mich. Vor mir stand nicht Frau Ballmann, sondern eine Kopie der Tierschützerin. Sie ließ uns in die Wohnung. Dort saß Frau Ballmann gefesselt auf einem Stuhl. Verhaften Sie diese Frau. Sie hat mich erpresst. Sie sehen aus wie Laura Pfund, sind es aber nicht. Das ist Ihre Schwester Sophia. Ihr Freund hat Gotthard überfallen. Sie ist eine verrückte Erpresserin. Hat sie sich selber gefesselt? Das habe ich getan. Sie hat mich und meinen Freund wegen nichts erpresst und ist gewalttätig geworden. Ich verstehe das nicht, Maloney. Wer ist diese zweite Frau? Und weshalb sollte sie erpresst werden? Diese Frau lebt mit George Clooney dem Zweiten zusammen. Dem Mann auf dem Phantombild. Mein Freund sieht ganz anders aus. Ich habe ihn gleich erkannt. Pech gehabt. Weshalb haben Sie die Polizei mit einer falschen Zeugenaussage in die Irre geführt? Ich bin knapp bei Kasse. Ich konnte nicht ahnen, dass mich die Frau gleich umbringen will. Quatsch! Ich wollte dir nur einen Schreck einjagen. Uns erpresst man nicht zweimal. Kapisch? Die wurden bereits einmal erpresst? Wo soll das noch hinführen, Maloney? Frau Ballmann hat gesehen, wie Frau Pfunds Freund Gottardi überfallen hat. Das stimmt nicht. Ich habe nur gesehen, wie er weggerannt ist. Ich habe ihn sofort erkannt. Er war einmal zusammen mit ihr bei der Schwester. Na und? Das ist doch normal. Meine Schwester und ich mögen uns. Das stimmt nicht. Du hast ständig bei ihr um Geld gebettelt. Aber sie hat dir nichts gegeben. Ja, für die Tiere gibt sie den letzten Franken, für ihre Schwester keinen Rappen. Das ist ungerecht. Sie geben zu, dass sie ihre Schwester überfallen haben? Was redet der wieder für einen Quatsch? Er muss doch sehr bitten. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Was ist jetzt aber mit den Uhren unter Frau Ballmanns Bett? Was? Woher wissen Sie davon? Herr Gottardi Junior hat sich in ihrer Wohnung umgeschaut. Aber das darf er doch nicht. Ich werde ihn anzeigen. Sie haben die Uhren von Frau Pfund oder ihrem Freund erhalten. Für ihr Schweigen. Aber sie wollten noch mehr. Die Uhren will kein Mensch. Ich habe sie überall angeboten, das ist Ramsch. Wir sind unsere Uhren losgeworden. Du bist halt eine miserable Verkäuferin. Jetzt binden Sie mich mal los, damit ich eine runterhauen kann. Hier wird niemandem eine runtergehauen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Ich fasse zusammen. Zwei Frauen, ein Überfall, zwei Erpressungsversuche, eine Menge Uhren. George Clooney und Philip Maloney, der allen auf den Wecker geht. Sie haben das Wichtigste vergessen, ein unaufgeklärter Mord. Das war kein Mord. Mein Freund wollte Gottardi nicht töten, aber der griff plötzlich in die Schublade. Mein Freund sah das Messer und hat zugeschlagen. Er bereut, was er getan hat. Er ist sogar bereit, einen Yogakurs zu besuchen, um sein inneres Gleichgewicht zu finden. Ja, sein inneres Gleichgewicht kann er in einer Zelle genauso gut finden. Ich werde jetzt einen Anwalt anrufen, einen richtig guten. Tun Sie das! Zuerst aber werden wir ihr inneres Gleichgewicht zur Fahndung ausschreiben. Wie heißt der Mann? Georg Clooney mit K und U. Verstehen Sie die Ironie? Jetzt sollte sogar dem Phantompolizisten ein Licht aufgehen. Wir werden diesen Clooney mit K und U verhaften. Auf der Stelle. Und Sie beide ebenfalls. Auch auf der Stelle. Was? Wieso? Aber das geht doch nicht. Das ist ein Justizirrtum. Das sieht man doch. Zwei Stunden später saß ich zusammen mit meinem Klienten wieder in Herrn Gottardis Wohnung. Mein Klient war mittlerweile ein glühender Verfechter der Metallhüte und trug eines der unansehnlichen Exemplare. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der richtige Zeitpunkt.